mit einem Jahr ein Kind, mit zwei Jahren ein Jüngling, mit drei Jahren ein Mann, mit vier Jahren wohlgetan, mit fünf geht es auch noch an. Mit sechs rückt das Alter an, mit sieben Jahren ein Greis, mit acht Jahren schneeweiß, mit neun Jahren leuchtet das Morgenrot, mit zehn Jahren, ja, grüß dich Gott.